Kennen Sie das? Sie stehen in der Bäckerei und möchten ein spezielles Brötchen, aber Sie erinnern sich nicht an den Namen. Sie können natürlich versuchen, mit dem Finger zu zeigen, aber noch besser ist es, wenn Sie dazu auch sprachlich klar machen, welches Brötchen Sie meinen. So zeigen Sie verbal. Meinen Sie eine Sache, sagen Sie das da. Bei mehreren die da. Wiederholen Sie die Sätze nach dem Signal. Das da sieht gut aus. Das da möchte ich gern probieren. Die da finde ich interessant. Auch Menschen, die Deutsch als Muttersprache sprechen, fällt mal ein Wort nicht ein. Dann sagen sie in der Alltagssprache einfach das Ding, das Dings da, das Dingsbums und im Plural die Dinger. Ich meine das Ding da drüben. Hast du schon die Dinger zu Papa gebracht? Ich habe heute Dingsbums-Yoga. Du weißt schon, im 37 Grad heißen Raum. Viele Ortsnamen in Deutschland enden auf Kirchen. Wenn Deutsche einen Städtenamen nicht wissen, sagen sie Dingenskirchen dazu. Ich muss morgen nach Dingenskirchen. Zu meiner Cousine, du weißt schon. Bei Personen sagt man im Alltag manchmal auch die Ding oder die Dings für eine Frau und der Ding und der Dings für einen Mann. Aber Vorsicht, das ist nicht sehr höflich. Kommt der Dings morgen auch? Du weißt schon, Carmens Freund.